Ja, bloß keine Durchschlussflur werden, vielleicht muss ich dann den Hinterausgang suchen, wenn ich da rein bin. Also es ist ja schon angedeutet worden, ich gehöre zu den Menschen, die sich nicht nur mit Theorie überhaupt und mit kritischer Theorie, mit Gesellschaftskritik beschäftigen, sondern eben auch mit dem Hintergrund, mit der Basis dieser Theorie von Karl Marx, die ja nun zu wiederholten Male totgesagt worden ist und anscheinend immer wieder aktuell wird und wieder aufsteht, wie das Stehaufmännchen, offensichtlich solange der Kapitalismus existiert. Weil eben diese Produktions- und Lebensweise ganz offensichtlich etwas Prekäres ist, etwas Destruktives, etwas, was immer wieder in Krisen führt, etwas, was immer wieder neue Armutspotenziale erzeugt und sozusagen, das ist jetzt meine Sicht, die ich seit ungefähr 40 Jahren habe, im Grunde genommen eine einzige Grundzumutung ist. Und auf diese Grundzumutung komme ich dann gleich, da werde ich also dann versuchen, ein bisschen diese marxischen Begriffe, diese Basisbegriffe einzuführen, die vielleicht zunächst mal fremd klingen, aber eigentlich sich auf das beziehen, was wir eigentlich nicht nur machen, sondern auch sind. Nämlich eben Menschen, die in diesen Kapitalismus hineinsozialisiert sind. Nun ist ja ganz offensichtlich, also hätte ich das vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, in Hochzeiten der Finanzblasenökonomie, als sozusagen fast jeder so ein Kleinspekulant in Spe war, als gerade der Realsozialismus untergegangen war, hätte ich das da, so ein Thema, wäre ich da gekommen, dann wäre ich wahrscheinlich allein gewesen. Und jetzt ist also offensichtlich ein Einschnitt gekommen, etwas, was eine Krisendimension erreicht hat, und zwar in unglaublich kurzer Zeit, die man noch vor wenigen Monaten eigentlich nicht für möglich gehalten hat. Und ich möchte zunächst mal, um zum Einstieg da zu kommen, mal nochmal fragen nach der Dimension dieser Krise und was da eigentlich jetzt erstmal äußerlich abgelaufen ist. Denn das Gedächtnis des Marktmenschen ist bekanntlich kurz oder es wird immer kürzer und vielleicht erinnert man sich kaum noch, was da eigentlich vor ein paar Monaten noch war, wie das da interpretiert worden ist. Das war zunächst mal ja in Kontinentaleuropa und vor allem in der Bundesrepublik so, dass man da gehört hat, in der öffentlichen Meinung, in den Medien und vor allem seitens der politischen Klasse, der Eliten des Kapitalismus insgesamt eigentlich, ja, das ist etwas, diese Krise, das findet jenseits des Atlantiks statt, oder zumindest jenseits des Ärmelkanals. Das ist eine Folge der unseriösen Praktiken des angelsächsischen Neoliberalismus. Und wir sind ja eben der rheinische Kapitalismus, die gute alte soziale Marktwirtschaft. Ich darf erinnern, dass Merkel und Steinbrück gleichermaßen noch im September, Oktober letzten Jahres gesagt haben, wir sind hier gut aufgestellt, bei uns wird es keineswegs dermaßen durchschlagen. Das ist natürlich doppelt sozusagen ja, schräg und heuchlerisch, muss man fast sagen. Denn erstens mal war zu dem Zeitpunkt ja schon bekannt, dass auch die deutschen Landesbanken, gerade die öffentlichen Banken, schon dick drin sind in den Schlamassel. Und zweitens war das natürlich nicht das Böse, das aus den deutschen USA gekommen ist, sondern das hat mir ja selber alles mit auf den Weg gebracht. Nicht? Die neoliberale Deregulierung, das ist ja schon von der Kohl-Regierung angefangen auf den Weg gebracht worden, wie übrigens in ganz Europa natürlich, auch von Seiten der EU-Kommission. Und das ist fortgesetzt worden, sogar noch forciert worden unter Rot-Grün. Und die Merkel-Regierung, die hat das, die Große Koalition, erst recht weitergemacht. Nicht? Also man hätte im Grunde sagen müssen, ja, das waren wir ja selber, nicht? Und wir sind Bestandteil davon. Und dieses Abschieben schon mit so einem anti-amerikanischen Zungenschlag, was nichts mit Kapitalismuskritik natürlich zu tun hat, das hat schon so eine schräge Tendenz, also das von sich bloß wegzutun und zu hoffen, dass es einen selber nicht trifft und dann auch eben die Tatsachen ein bisschen zu dämpfen, vor allem was da dahin geführt hat eigentlich. Ja, der zweite Punkt, was die Dimension der Krise angeht, da war auch erstmal so sozusagen eine Entwarnung, die die nächste gejagt hat. Da hieß es dann, naja, das ist jetzt einiges schräg, einiges schief gelaufen. Dann hieß es, ja, das ist die größte Finanzkrise der letzten 10 Jahre. Dann auf einmal, innerhalb weniger Wochen, war es die größte der Nachkriegsgeschichte. Inzwischen ist es die größte seit den 30er Jahren. Und manche sagen sogar die schlimmste aller Zeiten. Und dazwischen eben gab es immer wieder diese falschen Entwarnungen, die offensichtlich keine Grundlage mehr hatten, die reines Wunschdenken waren. Und ich fürchte, da geht es jetzt erstmal immer noch so weiter. Ne? Jetzt sehen die ersten schon wieder das Licht am Ende des Tunnels. Es hat in dem ganzen letzten Jahr keine dieser Entwarnungen gestimmt. Und es fragt sich natürlich, worauf beruhen jetzt diese Hoffnungen eigentlich. Dann der nächste Punkt, was die Dimension angeht. Zunächst schien es ja so zu sein, als wäre es bloß eine Angelegenheit, eine Turbulenz im Finanzhimmel. Weit weg. In den Medien kann man sich das angucken, hat doch mit uns nichts zu tun. Hat vor allem mit der berühmten sogenannten Realwirtschaft, der wirklichen Produktion von Gütern und Dienstleistungen scheinbar nichts zu tun. Das ist alles da im Bankensektor, im Finanzüberbau. Deswegen hat man eben auch die ganze Zeit über gehofft, gesagt, prognostiziert, ja, die Rückwirkung auf die Realwirtschaft, das mag schon sein, irgendeinen Zusammenhang gibt es da schon, aber die wird sich in Grenzen halten. Dann auf einmal kam immer neue zurückgenommene Prognosen, nicht? Die Wachstumserwartungen wurden immer weiter nach unten korrigiert. Plötzlich sagten dann die Wirtschaftsinstitute und ihre Chefs so ziemlich einheitlich, ja eigentlich können wir jetzt gar nichts mehr prognostizieren, es hat sich alles als falsch herausgestellt, war im Grunde auch eine wissenschaftliche Bankrotterklärung. Und ja, da kam dann plötzlich die Einsicht, es ist wirklich auch auf der sogenannten realökonomischen Ebene wirklich eine Weltwirtschaftskrise. Ein Wort, ein Begriff, das man sich schon lange nicht mehr in den Mund hat nehmen trauen, was man für überwunden hielt, sowas wird nie wiederkommen. Und jetzt kommt es also in aller Dicke. Auch jetzt sind natürlich dann schon wieder Entwarnungsdiskurse da, das Schlimmste sei überstanden. Allerdings, was den Arbeitsmarkt angeht, da käme erst das dicke Ende noch nach. Aber irgendwann dann 2010, 2011, also schon nach ganz kurzer Zeit vergleichsweise, geht es dann irgendwie wieder aufwärts. Diese Prognosen oder diese Hoffnungen oder dieses Schnüren von Erwartungen wird eigentlich nicht begründet. Ja, es gibt momentan keine Begründungsfähigkeit. Es sind eigentlich nur hochgerechnete Erwartungen oder als ökonomischer Indikator wird jetzt immer öfter genommen, das sogenannte Verbrauchervertrauen, das heißt zu Umfragen, die bei Unternehmen sowohl als auch bei eben Konsumenten gemacht werden, wie fühlt man sich und wie denkt man, dass man sich in 6 Monaten fühlen wird, und daraus werden dann sozusagen Hochrechnungen gemacht, weil man denkt, dass die Stimmung der Leute das Wichtigste ist. Nun, wenn das aber wirklich so wäre, dann hätte man ja, wenn man die Stimmung noch im Frühjahr 2008 eingefangen hat, ne, als nämlich diese globale Defizitkonjunktur voll am Laufen war, als man schon gejubelt hat, neue Vollzeitarbeitsplätze, es gibt einen Aufschwung, den hat man schon hochgerechnet bis 2020. Ne? Wenn man also das zum Maßstab nimmt, dann muss man wirklich sagen, darauf kann man nicht bauen. Ne? Auf diese Stimmungsumfragen, das sagt überhaupt nichts. Offensichtlich geht hier was anderes vor, etwas, um ein Wort von Marx zu verwenden, was sich hinter Rücken der Akteure aufbaut. Und was man nur analysieren kann, eigentlich, wenn man die ganze Chose schon von vornherein kritisch sieht. Und es tut natürlich kein Politiker, kein Wirtschaftsinstitut und eben auch viele Leute, die sich eigentlich kritisch verhalten wollen, haben im Grunde doch auch zu dem Grundverhältnis, in dem dieser Kapitalismus sich darstellt, ein ziemlich unkritisches Verhältnis. So, jetzt sind wir also in der Krise. Es ist eine Krise, die offensichtlich tiefer geht, die ans Markt geht, die größte Krise, vor allem auch in ihrer globalen Dimension ist, die es eigentlich überhaupt bisher im Kapitalismus gegeben hat, wenn man diese Ebene der globalen Dimension einbezieht. Denn selbst die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren, die war noch relativ begrenzt auf einige Zentren. Der globale Verkettungs- oder wie man so schön modisch sagt, Vernetzungszusammenhang auf allen Ebenen, sowohl der realen Warenproduktion als auch der Finanzmärkte und in sehr vieler anderer Zusammenhänge, der war noch gar nicht so dicht gewebt wie heute, bei weitem nicht. Und insofern, wenn man dann sieht, das ist etwas, was rund um den Globus gelaufen ist, erstmal an der Oberfläche der Finanzmärkte, dieser Crash, das geht eben, erfasst nicht nur alle Zentren, sondern es erfasst alle Weltregionen, sogar die entlegensten, von Island bis Kasachstan, rund um den Erdball ist das gelaufen. Also insofern kann man, wenn man das vergleicht mit früheren Krisen, auch mit früheren Finanzblasen, schon von der Dimension her ahnen, dass es was viel weiter und tiefer gehenderes ist, als es in der Vergangenheit war. Jetzt möchte ich zur Einleitung noch einen kleinen Punkt anführen, um an etwas zu erinnern, was für die das offizielle Denken auch ziemlich unangenehm ist. Denn wir haben ja 2009 nicht nur das Jahr der Weltwirtschaftskrise, sondern wir haben auch den 20. Jubeljahrestag des Zusammenbruchs des Realsozialismus. Und da das Gedächtnis eben, wie gesagt, des Marktmenschen immer kürzer wird, wäre vielleicht auch noch da dran zu erinnern, was man damals, wie man das eingeschätzt hat. Das hat man erlebt als das historische Gegensystem, das sich als die Alternative geriert hat. Und das ist eben zusammengebrochen. Das hat historisch verloren sozusagen. Und daraus hat man dann die Schlussfolgerung gezogen, der westliche Kapitalismus, der ist eben sozusagen der historische Sieger, der hat sich bewährt, der ist fähig, eben sich zu entwickeln, was dieser Realsozialismus nicht mehr war. Vergessen hat man natürlich da schon damals, dass ja die strukturelle Massenarbeitslosigkeit schon Anfang der 80er Jahre im Westen begonnen hat, dass diese Finanzblasenökonomie, mit der wir es jetzt zu tun hatten, auch schon in den 80er Jahren begonnen hat. Eigentlich hat auch da schon sozusagen im Gebälk des westlichen Kapitalismus, der Zentren, geknirscht. Es gab da schon die ersten Bankenpleiten, die berühmte Continental Illinois damals, weiß man heute vielleicht meistens gar nicht mehr, war eine der ersten großen Banken, die an den Rand der Zahlungsunfähigkeit in den USA im Zentrum überhaupt gekommen ist. Also man hat sozusagen nicht so recht verstehen wollen bei diesem Zusammenbruch des Realsozialismus, was da eigentlich passiert ist. Denn, jetzt versuche ich es mal mit anderen Augen zu sehen, es war ja nicht etwa eine historische Alternative, die aus dem hervorgegangen wäre, was Marx als sozusagen die Krisenreife eines entwickelten Kapitalismus, der an Grenzen stößt, aufgrund seiner eigenen inneren Dynamik, das ist ja die marxische Krisentheorie, sondern ganz im Gegenteil, dieser Sozialismus, dieser sogenannte Realsozialismus, ist ja hervorgegangen aus der relativen kapitalistischen Unterentwicklung in der Peripherie des Weltmarkts. Und meine These war eigentlich schon damals, dass es also nicht 1918, da war ich auch noch nicht auf der Welt, sondern eben Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als dieser Zusammenbruch kam. Ich habe versucht, damals das anders zu verarbeiten, nämlich zu sagen, dieses System, dieses sogenannten Realsozialismus, das war eigentlich entstanden aus einem Impuls und aus einer Bedingung sogenannter nachholender Modernisierung. Das heißt, diese relativ unterentwickelten Regionen der kapitalistischen Peripherie, der Peripherie des Weltmarkts, die haben einen Impuls entwickelt, sich nachholend zu entwickeln, und zwar in kapitalistischen Kategorien. Und diese nachholende Entwicklung sollte gewissermaßen zu einer eigenständigen Teilnahme am Weltmarkt führen, als nationalökonomische Subjekte, statt eben der unterentwickelte Hinterhof dieses Systems zu sein, das abhängig ist von den westlichen Zentren. Und dieser Impuls, der wurde dann halt, ja, ideologisch eingekleidet mit Begriffen der marxischen Theorie, die aber da eigentlich sehr verkürzt worden ist. Da komme ich dann gleich anschließend drauf. Und dieses System, das war eigentlich nichts anderes als ein System, in der Sozialwissenschaft hat man den schönen Ausdruck, der Implementierung, der Einsetzung, Einführung kapitalistischer Kategorien flächendeckend, die es so vorher nur in wenigen Entwicklungszentren gab, zum Beispiel in Russland, und das jetzt flächendeckend fürs ganze Land. Eigentlich die Einführung eines modernen, warenproduzierenden Systems, das auf dem Weltmarkt mithalten will, das sich industrialisiert in kapitalistischen Formen, auf die komme ich, wie gesagt, gleich. Ja, und insofern, so gesehen, war das eigentlich ein Staatskapitalismus nachholender Modernisierung, der durchaus ähnliche Formen staatlicher, nicht bloß Intervention, sondern Staatseigentums an fortgeschrittenen Produktionsmitteln, staatliche umfassende Steuerung, Staatsplanung, das war im Grunde auf viel höherer Entwicklungsstufe natürlich ähnliche Entwicklungselemente, wie sie 200 Jahre zuvor der westeuropäische Absolutismus oder das ökonomische Regime der Französischen Revolution hatten. Das waren auch auf den Basiskategorien dieses entstehenden Kapitalismus erstmal der Staat, der gleichzeitig entstehende moderne Staat, als so ein Durchlauferhitzer, der erstmal alles in die Hand nimmt, bevor dann sozusagen dieses System sich entpuppt hat als das, was es eben für uns heute ist. Und so war es sozusagen im Zeitraffer, der Versuch im Zeitraffer im 20. Jahrhundert in Russland, in China, in großen Teilen der sogenannten Dritten Welt, eben solche Regimes, die sich sozialistisch nannten, die aber nichts weiter als staatskapitalistische nachholende Entwicklungsentwicklung waren. Gut, und jetzt könnte man nun sagen, wenn das zusammenbricht, diese Art von Entwicklungsregime, das ja auch in den Weltmarkt angebunden war und eben auch letztlich am Weltmarkt gescheitert sind, also nicht an ihrem sozialistischen Charakter, der ja von Grund Kategorien her gar nicht da war, sondern an der Einbindung in den Weltmarkt. Mit kann man also ganz genau zeigen, sogar die relativ entwickelte DDR ist daran gescheitert, an den Differenz zwischen Import- und Exportpreisen, an der zunehmenden Verschuldung, die eben über den Weltmarkt lief, dass man also mit den eigenen Waren nicht mehr auf dem Weltmarkt konkurrieren konnte, ein ganz klar kapitalistisches Prinzip. Also man ist im Grunde daran gescheitert, dass man ja am kapitalistischen Weltmarkt teilnehmen musste und im Grunde nichts weiter als dieser nachholende Staatskapitalismus war. Jetzt hätte man natürlich aus dieser Sicht, die damals fast niemand hatte, vor 20 Jahren, hätte man natürlich sagen können, ja, wenn das so ist, dann ist das ja, könnte das ja sein, dieser Zusammenbruch der DDR, der Sowjetunion, dieser Niedergang dieser realsozialistischen Regimes, dann könnte das ja sein, der Vorbote einer allgemeinen Weltmarktkrise. Dann heißt das eben nur, dass die historischen Nachzügler, die sich gerade mal sozusagen so weit geschafft hatten mit der Industrialisierung, mit der Weltmarktteilnahme, dass sie sozusagen mal die Nase da über Wasser hatten, dass die als Erste wieder untergehen. Das könnte ja heißen, dass das ganze Weltmarktsystem im Grunde abzusaufen beginnt. Ja? Da ist ja auch der Westen mit drin, das westliche Kapital. Und heute könnte man sozusagen das fast für bestätigt halten, denn die Ironie der Geschichte besteht ja darin, dass sich heute das Weltkapital unter Führung der fortgeschrittensten Kapitalien des Westens in einer ganz ähnlichen Situation der Zahlungsunfähigkeit befindet, wie die DDR 1989 und die sowjetische Planbürokratie 1991. Das Dumme ist nur, diese staatskapitalistischen Entwicklungsregimes, die konnten sozusagen einfach den Löffel abgeben und sich auflösen in die ohnehin vorhandene und mit der sie schon verbunden waren, die sozusagen höhere Ordnung des schon entwickelten kapitalistischen Weltmarkts, wenn auch in den berühmten Wild-West- oder Wild-Ost-Formen, nicht? Was man auch gesehen hat in den letzten 20 Jahren. Nur, wenn jetzt dem entwickelten westlichen Kapitalismus, der dieses Weltsystem ja beherrscht, wenn dem jetzt dasselbe passiert, der kann sich in gar nichts mehr auflösen, der ist das ja. Das heißt, wir kommen jetzt dann vielleicht tatsächlich an eine ungeahnte und historische Grenze dieser weltkapitalistischen Vergesellschaftung. Und das will natürlich kaum jemand wahrhaben und das ist etwas, was sozusagen ja erstmal unmöglich, unerträglich, unglaublich scheint. Und das im Lauf der, wenn man es jetzt mal im großen Maßstab sieht, der menschlichen Weltgeschichte eben verschiedenste Arten von Produktions- und Lebensweise irgendwann mal untergegangen sind, nicht? Dann will man das eigentlich einfach für diesen wunderbaren Kapitalismus nicht wahrhaben. Ne? Kann nicht sein, darf nicht sein. Nicht? Wir sind doch alle, was wollen wir? Wir wollen Arbeit, Geld und Waren konsumieren. Ne? Das ist die heilige Dreieinigkeit. Ne? Diese uns ansozialisierte, vom Kind auf, Produktions- und Lebensweise, so, dieses soziale Verhältnis, in dem wir drin sind. Das ist ja nichts Äußeres. Das Kapital, das sind nicht die Kapitalisten, das ist weder der deutsche Bankchef, noch allein, noch die Missmanager allein oder die Leute, die jetzt da eben ihre Gelder investieren oder nicht investieren. Das ist auch nicht Steinbrück und Merkel allein oder die politische Klasse, sondern das ist tatsächlich sozusagen in uns, in unseren Köpfen drin, in unserer Lebensweise drin. Nicht? Also wir sind es im Grunde selber, deswegen ist es auch eine ziemlich schräge Wahrheit, trotzdem, wenn schon in den 90er Jahren Stahlarbeiter durchs Frankfurter Backenviertel gezogen sind und gebrüllt haben, wir sind das Kapital. Denn in gewisser Weise stimmt es ja, ne? Nicht, dass ich jetzt die sozialen Differenzen und den Unterschied von Arm und Reich und Opfer-Täter und so weiter leugnen will oder einebnen will. Aber sozusagen in diesem Willen zum Kapitalismus, in dem Willen, in dieser Form, in dieser gesellschaftlichen Form zu existieren und notfalls auf Kosten anderer, nach dem Motto, verschon mein Haus zum anderen Abend. Das ist nun mal eine Tatsache. Ne? Auch dass man sich nichts mehr anders vorstellen kann und will. Und wenn jetzt die Leute bei Opel oder bei Arcandor mit so T-Shirts rumlaufen, ich bin Opelaner, ja, im Grunde genommen könnten sie sich auch einen Strick um den Hals hängen und sagen, ich will sozusagen, ich bin ein in diesem Kapitalismus sozusagen, an diesem Kapitalismus total gebundenes Wesen. Ich will einfach so weiterleben in dieser gesellschaftlichen Form. Ich will mir keine Gedanken machen darüber, ob das an Grenzen stoßen könnte, was mit der übrigen Welt ist, was mit den Leuten in anderen Unternehmen ist. Ich will weiter Opelhammer sein. Ich will weiter diese Schrottautos bauen und ich will davon leben. Ja? Schrottautos sind es im Grunde alle. Ne? So, ganz abgesehen von dem Problem, Individualkräfte, Ökologie und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht aufholen. Okay, also ich wollte jetzt nur mal sozusagen zurechtrücken die Dimension und die Problemlage, ne? Damit man dem auch wirklich ins Auge schauen kann. Und jetzt muss ich einen Schritt zurückgehen oder mehrere Schritte zurückgehen. Von der aktuellen Krise ganz weg zu dem, was man eben, ich habe gerade dauernd von Kategorien gesprochen, gesellschaftlichen Kategorien des Kapitalismus, Basiskategorien, müsste also zu dem gehen, was die Grundlogik dieses Systems, in dem wir alle drin sind, ist, worin wir bestehen. Und natürlich kennen wir das alles, das wissen wir, nur wir wissen es nicht aus der Distanz. Dass wir es also sozusagen uns selber von außen, von oben mal betrachten. Der Philosoph Hegel hat mal gesagt, das Bekannte ist das am meisten Unerkannte. Ne? Super. Und weil eben da keine Distanz da ist, sondern weil das alles selbstverständlich ist, wie wir haben. Ne? Und die ist ja auch langsam nicht mehr selbstverständlich. Ja, es ist also eine falsche Normalität, die in den letzten 200 Jahren von der Menschheit sozusagen flächendeckend verinnerlicht worden ist. Man kann sich gar nichts mehr anders vorstellen. Man denkt, es war schon immer so. Und übrigens die Ideologie des Kapitalismus, die Aufklärungsphilosophie, von der angefangen, die hat auch immer so getan, als wäre das, was da neu entstanden ist, als wäre das sozusagen Menschheitsbedingungen schlechthin, ontologisch, überhistorisch. War schon immer so, bloß vielleicht ein bisschen weniger entwickelt und jetzt wird es immer besser entwickelt. Nun, so ist es aber eben gerade nicht. Jetzt wenn wir uns mal aus der Distanz diese Logik dieses unseres Systems anschauen, in dem wir also drin sind, dann ist es das, was Marx genannt hat, die Verwertung des Werts. Verwertung des Werts, man kennt natürlich ja ein Unternehmen, ich nehme jetzt mal das Beispiel, das Marx auch gerne verwendet hat, das zum Beispiel Tische produziert, Bedürfnisgegenstand. Ne? Da geht es aber nicht, das ist schon mal eine Seltsamkeit, es geht überhaupt nicht um die Herstellung von Tischen, obwohl Tische produziert werden. Es geht nicht darum, das Bedürfnis, irgendein gesellschaftliches Bedürfnis an Tischen zu befriedigen. Das ist höchstens eine Nebenfolge oder ein Abfallprodukt von dem, worum es eigentlich geht. Worum geht es eigentlich? Na, Profit machen, Gewinn machen. Jedes Unternehmen hat die Pflicht, Profit zu produzieren. Was ist Profit? Nichts weiter als aus Geld mehr Geld machen. Aus einem Euro zwei machen. Aus einem Euro zwei machen, das ist erstmal die profunde Logik. Nicht irgendwelche Bedürfnisgegenstände gemeinschaftlich, kooperativ, gesellschaftlich zu produzieren, damit die dann eben die Bedürfnisse befriedigen, sondern das hängt völlig ab, ist bloßes Nebenprodukt dieser, jetzt muss man schon sagen, was es ist, dieses Selbstzwecks aus einem Euro unaufhängig zwei zu machen. aus Wert Mehrwert zu machen. Und jetzt muss man wirklich aufpassen. Ich habe vorhin gesagt, die Kapitalisten sind nicht das Kapital, nicht das Kapitalverhältnis, sondern auch die Kapitalisten, die Manager, die politische Klasse, all die Leute, die hier als die scheinbaren subjektiven Träger involviert sind, genau wie übrigens die Lohnarbeiter und ihre Vertreter, ihre Vertretungskörperschaften, sind nicht die Subjekte dieses Systems, sondern also diejenigen, die das sozusagen nach ihrem Willen ablaufen lassen, sondern sie sind alle, wie Marx gesagt hat, Funktionäre dieses Selbstzwecks aus einem Euro zwei zu machen. Sie sind, wie er gesagt hat, Charaktermasken oder Personifikationen ökonomischer Verhältnisse, ökonomischer Kategorien. Auch die Lohnarbeiter, soweit sie nichts anderes sein wollen als Lohnarbeiter, sind nichts als eine Charaktermaske eines bestimmten Kapitalbestandteils, eine Personifikation. Genau wie die Kapitalisten oder ihre Repräsentanzen, das Management, nichts weiter als ein Funktionär, eine Personifikation dieses systemischen Selbstzwecks sind. Also das Ganze kommt nicht aus dem subjektiven Bereicherungstrieb der Kapitalisten, der Spekulanten, was weiß ich, sondern es ist eine historisch entstandene systemische Logik. Etwas, was Marx dann mit einem Begriff, der selbst vielen Marxisten ziemlich fremd immer vorkommt, als automatisches Subjekt der Gesellschaft bezeichnet hat. Also wie eine Maschine, eine ökonomische Maschine, eine Vergesellschaftungsmaschine, die nur darüber immer läuft, dass es nur darum geht, aus einem Euro zwei zu machen. Und nicht etwa, dass das dann verknuspert wird von irgendjemand, und sei es von den reichen Bonzen und so weiter, sondern der Löwenanteil davon muss ja reinvestiert werden. Warum? Um diese Selbstzweckbewegung weiter am Laufen zu halten. Und Marx, der das als erster voll durchschaut hat, der hat deswegen auch gesprochen von verrückten Formen. Also im Grunde eine komplette Verrücktheit. Etwas, was uns aber normal vorkommt. Das ist halt so historisch entstanden, steckt man da drin. Jetzt ist natürlich dann der nächste Schritt die Frage, ja, worauf beruht eigentlich dieses aus einem Euro zwei machen? Was passiert da? Dieses aus einem Euro zwei machen produziert natürlich nur abstrakten Reichtum in der Geldform. Was da stofflich, konkret, sozial abfällt, das ist gar nicht gesagt. Erstmal ist es der Selbstzweck dieses abstrakten Reichtums in dieser Geldform. Und die Grundlage, sagt Marx, was das Ganze überhaupt erst erzeugt, das ist, jetzt kommt ein seltsamer Ausdruck, der aber was bezeichnet, was wir auch alle kennen, das ist abstrakte Arbeit. Was in der Betriebswirtschaft passiert, was alle, die da drin in irgendeiner Weise agieren, machen, das ist abstrakte Arbeit. Was heißt das nun? Marx sagt ja, die Substanz von den, die gesellschaftliche Substanz von Wert und damit Geld, also was eigentlich diese Mühle, diese Maschine sozusagen am Laufen hält, aus Geld mehr Geld machen, die Substanz davon ist Arbeit, aber eben abstrakte Arbeit. Das heißt, im Grunde genommen, dem Geld sieht man es ja nicht an, was damit produziert worden ist, ja, oder wofür es investiert wird. Das können Handgranaten sein, das können Schokoladentörtchen sein, das kann irgendein Schwachsinn sein, das kann was lebensnotwendig sein, dem Geld sieht man es nicht an. Nicht? Non olet, wie der alte römische Kaiser gesagt hat, es stinkt nicht, als er die Toiletten besteuert hat. Ne? Also dem Geld sieht man es nicht an, es ist abstrakt, es ist eine reale Abstraktion, die man so weiter anhalten kann. Zumindest in Form von Scheiben oder Münzen. Und dasselbe passiert nun auch mit der Arbeit. Auch die Arbeit wird abstrakt. Und abstrakte Arbeit, sagt dann Marx, heißt sie wird im Grunde von ihrer gesellschaftlichen Gültigkeit her, das, was da wichtig ist gesellschaftlich, wird sie reduziert auf die Verausgabung abstrakt menschlicher Energie oder auf die Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn. Jetzt, um jetzt zu dem Tisch zurückzukommen, es ist nicht wichtig, dass Tische produziert werden, es ist wichtig, dass unter betriebswirtschaftlichen Regularien abstrakt menschliche Energie verausgabt wird, Nerv, Muskel, Hirn, egal wofür, hier halt bloß zufällig für Tisch, ja, die Produktion von Tischen, damit diese abstrakte Arbeit sich dann wieder in Geld darstellen kann, in der anderen verdinglichten Form der Abstraktion. Und aus Geld mehr Geld wird, heißt aus Arbeit muss immer mehr Arbeit werden, ist dieselbe Selbstzweckmaschine. Man kann nicht sagen, wir überlegen uns, was für Ressourcen haben wir, wie können wir die kooperativ einsetzen, was wollen wir eigentlich, was brauchen wir, und dann produzieren wir das und dann verknuspern wir das. So nicht, sondern diese Selbstzweckmaschine, wir müssen aus Geld immer mehr Geld machen, das heißt aus Arbeit, aus abstrakter Arbeit, immer mehr Arbeit machen. Und jetzt geht das Ganze natürlich nur, wenn hier nicht einfach Wert und Geld wieder produziert wird, sondern eben mehr Geld, mehr Wert. Also wenn ich, wenn in ein Kapital 1.000 Euro investiert werden oder 1 Million Euro, dann nützt die ganze Prozedur nichts, wenn am Schluss wieder genau dasselbe, nämlich 1 Million Euro rauskommt oder 1.000 Euro. Sondern es muss der berühmte Mehrwert draufbringen, eben aus 1 Euro 2 machen. Das heißt, es muss eine zusätzliche abstrakte Wertmasse und damit dann Geldmasse erzeugt werden. Und das geht nur, ging nur historisch, indem sich die menschliche Arbeitskraft selber in eine Ware verwandelt hat. Das ist ja das absurde Neue am Kapitalismus, was es in der Form und so gar nicht flächendeckend noch nie in der menschlichen Geschichte gegeben hat. Die abstrakte menschliche Arbeitskraft, die bloße Fähigkeit überhaupt zu produzieren, hat sich in dieser Form nämlich als Zwang, abstrakte menschliche Energie zu verausgaben, um sie immer mehr Geld zu verwandeln, eine Geldform darzustellen, hat sich diese menschliche Arbeitskraft selber in eine Ware verwandelt und seitdem gibt es nicht bloß Märkte für Obst und Gemüse und Kühlschränke, sondern eben auch Märkte für menschliche Arbeitskräfte, ne, die sich da verkaufen müssen. Noch im 18. Jahrhundert galt das als Prostitution. Ne. Jemand, der seine Arbeitskraft verkauft hat, war unten durch. Ne. Zum Teil sind die Leute davongelaufen, sind wieder sogar fast verhungert, als sich dieser Schmach, wie sie es empfunden haben, da noch zu beugen. Und heute sind wir so weit, dass wir sozusagen nach nichts mehr gieren, als uns unsere Arbeitskraft verkaufen zu können. Uns stückweise sozusagen verscherbeln zu können an dieses, muss jetzt sagen, nicht die bösen Kapitalisten, an diese Maschine, an dieses automatische Subjekt sozusagen, um in dieser Maschine drin zu sein, weil wir sonst nämlich nichts zu fressen kriegen. So, das heißt, aus Arbeit mehr Arbeit machen, aus Geld mehr Geld machen, heißt, es muss eben, weil die einzige Kraft, die diesen Mehrwert erzeugen kann, es ist ja schließlich eine gesellschaftliche Beziehungsform, nicht? Die Arbeitskraft ist, die mehr Wert produzieren kann, als sie selber kostet. Also die Anwendung von Werkzeugen, Maschinerie, Rohstoffen und so weiter bringt natürlich keinen Mehrwert per se, weil hier ja einfach nur der Wert reproduziert wird, der von diesen Gegenständen schon repräsentiert wird. Der einzige Kapitalbestandteil, der den berühmten Mehrwert produziert, ist eben diese auf dem Markt, genau wie Kohle oder Maschinen, eingekaufte menschliche Arbeitskraft. Die kann mehr Wert pro Tag, pro Woche, pro Jahr produzieren, also mehr Arbeitskraft verausgaben, ne, von sich, mehr von menschlicher Energie verausgaben, als notwendig ist, um sie selber zu reproduzieren in eben dem Gegenwert dieses Arbeitslohns. Ne. der dafür dienen soll, dass diese Maschine weiter, sage ich ausdrücklich Maschine, diese Menschmaschine weiter funktioniert. Dass sie nicht demnächst verreckt, sondern dass sie einfach ihre Funktion weiter ausüben kann. Sie muss essen, trinken, sich kleiden, welche muss wohnen, welche Ausstattung das nun hat. Nicht? Das ist umstritten historisch, deswegen gibt es ständig diesen Lohnkampf, nicht? Diesen Klassenkampf, aber letztendlich ist das ist sozusagen die Grundlogik, die auf jeden Fall muss diese Arbeitskraft mehr Wert produzieren, als sie selber kostet. Und das ist dann sozusagen gesellschaftlich dieser Mehrwert, um den es da geht. So, jetzt habe ich sozusagen versucht, den Schritt zurückzumachen, diese Grundlogik mal aufzurollen. Klingt einerseits vielleicht sehr fremd und andererseits sehr vertraut, weil was es praktisch ist, wissen wir ja alle. Ne? Das wissen wir. Ne? Bloß das jetzt sozusagen in Reflexionsbestimmungen anschauen, ne? Das klingt ungewohnt. Ne? Das klingt dann so abgehoben, esoterisch, abstrakte Arbeit, Selbstzweck, automatisches Subjekt. Ja, aber das sind da drin. Ne? Und nun kann man natürlich jetzt, wäre die nächste Frage, ja, nachdem wir uns jetzt daran gewöhnt haben, nachdem wir nun diese zufriedenen Sklaven sein könnten, dieser Verwertungsmaschine, dieser gesellschaftlichen, warum werden wir dann da jetzt so gemein rausgerissen? Ne? Und jetzt dürfen wir noch nicht mal mehr das, was lange Zeit als schlimm galt, ne? Jetzt haben wir uns endlich daran gewöhnt und jetzt dürfen wir das nicht einmal mehr. Ne? Jetzt nimmt uns dieses Drecksstück von automatischem Subjekt, will uns nicht mehr, ne? Kann uns nicht mehr benutzen, kann uns nicht mehr verwerten. Ne? Also es wird eine immer größere Arbeitslosigkeit und da hängt ja dann das drin, was die Krise ist. Ja? Wieso ist das Ganze krisenhaft? Nicht? Wenn man also sagt, ja, das ist eigentlich nur abhängig davon, ob es ist oder nicht ist, ob es die Menschen wollen oder nicht. Ne? Und jetzt wollen es die Menschen alle, ne? Die übergroße Mehrheit auf diesem Planeten, will nichts anderes mehr, als sich kapitalistisch reproduzieren. Und jetzt funktioniert ja das System. Also was ist da los? Jetzt muss man also dann, genau wie ich jetzt versucht habe, die Logik der Verwertung selber, müssen wir jetzt die Logik der Krise rausfinden, warum es die überhaupt gibt. Und ja, da kann man auch mit Marx, obwohl er keine geschlossene Krisentheorie hinterlassen hat, man muss das rekonstruieren in gewisser Weise, aber man kann hier auf einen neuralgischen Punkt kommen. Nämlich, es gibt einen inneren Selbstwiderspruch dieser Gesellschaftsmaschine, dieses sogenannten automatischen Subjekts. Und zwar ist dabei wichtig, wie eigentlich diese Verwandlung von Wert in Mehrwert sich letzten Endes realisiert. Also, der Mehrwert ist eigentlich kein individuelles Verhältnis. Also, da gibt es eben Arbeiter, Lohnarbeiter, die produzieren Tische, nicht? Und auf diese Tische wird ihre abstrakte Arbeitskraft, eine menschliche abstrakte Energie verausgabt, dann repräsentieren die Tische diese Menge oder Masse verausgabter menschlicher Energie. Das ist dann das, was die Wertgegenständlichkeit genannt wird. Nicht? Also das ist das, wo auch der Marx sagte, das sind die theologischen Mucken des Tisches. Der wird ein metaphysischer Gegenstand, weil er ist dann nämlich gesellschaftlich kein Tisch, sondern er ist eine Repräsentanzmasse vergangener abstrakter Arbeiten. Also was ganz schön Verrücktes. Ne? Und deswegen kann man den Tisch auch nicht benutzen, ja? Solange diese seine Wertgegenständlichkeit nicht eingelöst hat. Ne? Und wenn sie nicht eingelöst werden kann, dann wird der Tisch wieder zerhackt, weggeschmissen oder er lagert, bis er verfault. Ne? Obwohl es vielleicht Leute gibt, die dringend Tische brauchen. Aber nein, er ist ja kein Tisch, ne? Gesellschaftlich gesehen. Er ist diese vertrackte Wertgegenständlichkeit. Ne? Nun ist aber so, diese Repräsentanzmasse vergangener abstrakter Arbeit, Das ist der Tisch nicht vom individuellen Arbeitsaufwand her. Sondern da müsste das, weil es ja ein gesellschaftliches Verhältnis ist, ein gesamtgesellschaftliches, man muss heute sagen, weltgesellschaftliches Verhältnis, das in sich vernetzt und verbunden ist, sind dann diese Betriebe eben nicht wirklich sozusagen für sich dastehen. Die sind ja auch auf der technischen Ebene, auf der Ebene der verschiedenen Funktionsteilungen, sind die mittlerweile weltweit miteinander vernetzt. Ne? Bilden ein Gesamtaggregat, das bloß nicht unter Kontrolle der Menschen ist, unter bewusster, sondern unter Kontrolle dieser Maschine der Verwertung, wie ein blinder Automat arbeitet. Nun, und weil es eben dieser gesellschaftliche Gesamtzusammenhang ist, deswegen ist dieser berühmte Mehrwert auch nicht das, was jetzt individuell hier aufgewendet ist, sondern es bildet sich sozusagen, es wird ein gesamtgesellschaftliches Aggregat, das sozusagen gespenstisch da ist. Nicht? Sagen wir mal, für die Periode eines Jahres verausgabt diese Gesellschaft, heute diese Weltgesellschaft, eine bestimmte Masse abstrakt menschlicher Energie. Nicht? Die ist inkorporiert in die Gesamtmasse der Produkte, auch der Dienstleistungen natürlich. Die ist da inkorporiert, die sozusagen bildet diese Gesamtmasse. Und jetzt kommt aber genau der Punkt, was davon realisiert wird, das heißt sich wieder in die Geldform zurückverwandelt, nicht? Arbeit, Wertgegenständlichkeit, wie das Tisch, wieder zurückverwandelt in die Geldform, da geht es nicht um das, oder da eignet sich das einzelne Kapital nicht den Mehrwert an, der in seinen eigenen vier Wänden produziert worden ist, der sozusagen auf die von ihm produzierten Waren aufgewendet worden ist, sondern einen Teil dieses gesamtgesellschaftlichen Aggregats, dieser unsichtbaren, gespenstischen, verausgabten Masse menschlicher Energie, die sich jetzt in Geld wieder zurückverwandelt. Und wie geschieht das? Das geschieht, auch kennen wir auch, ne? Wissen wir auch alle, in der Konkurrenz auf dem Markt. Ne? Da muss ich also so vorstellen, es gibt eine Gesamtmasse von Mehrwert, die ist inkorporiert in die Gesamtmasse der Waren, sogar in solche Waren, die dann für die gar keine Arbeit aufgewendet worden ist. Ne? So etwas gibt es möglicherweise auch. Aber darum geht es überhaupt nicht, sondern realisiert wird der Mehrwert in der Konkurrenz auf dem Markt. Und da kann sich das Kapital, das sich in der Konkurrenz durchsetzt, kann sich einen größeren Teil dieser gesellschaftlichen Mehrwertmasse aneignen. Selbst wenn seine eigenen Waren die gar nicht unmittelbar repräsentieren. Sondern es geht um die Gesamtmasse, um die gesellschaftliche Gesamtmasse. So, und jetzt komme ich dann zu dem Selbstwiderspruch. Denn wie kann man sich in der Konkurrenz denn durchsetzen? Wie kann man denn einen möglichst großen Teil von diesem Mehrwert sich aneignen? Nicht? Was dann natürlich heißt, wenn man sich über die Konkurrenz, gelingende Konkurrenz mehr aneignet, heißt das natürlich, dass andere auf ihrem Zeug sitzen bleiben, nicht? Oder billiger verkaufen müssen oder sich nicht ausreichend Mehrwert aneignen können. Also wie setzt man sich in der Konkurrenz durch, indem man eben billiger anbietet als die anderen? Billiger anbieten kann man aber nur durch höhere Produktivität und in einer höheren Produktivität entwickelt als die anderen. Das heißt, ein günstigeres Verhältnis von Input und Output hat. Da kann man dann billiger anbieten. Das heißt, Marx hat es dann genannt, es existiert über die Marktkonkurrenz, über die universelle Konkurrenz auf dem Markt, ein Zwang zur Produktivkraftentwicklung. Und da natürlich, wenn die einen das machen, um eben sich durchsetzen zu können, dann müssen alle anderen natürlich nachziehen. Nicht? Also ein ständiger Eskalationsprozess von Produktivkraft. Nun hat aber diese Produktivkraftentwicklung, diese höhere Produktivität, die Eigenschaft, dass sie bedeutet, dass sie hinausläuft darauf, weniger Arbeitskraft anwenden zu müssen pro Produktion einer Ware. Und da liegt jetzt der Selbstwiderspruch, weil auf der einen Seite beruht ja das ganze System, diese ganze Verwertungsmaschine darauf, möglichst optimal und möglichst in immer weiterer Steigerung menschliche Arbeitskraft, abstrakt menschliche Energie von Produktivkraft zu bekommen. Nun hat aber diese Produktivkraftentwicklung, diese höhere Produktivität, die Eigenschaft, dass sie bedeutet, dass sie hinausläuft darauf, weniger Arbeitskraft anwenden zu müssen pro einzelner pro Produktion einer Ware. Und da liegt jetzt der Selbstwiderspruch, weil auf der einen Seite beruht ja das ganze System, diese ganze Verwertungsmaschine darauf, möglichst optimal und möglichst in immer weiterer Steigerung menschliche Arbeitskraft, abstrakt menschliche Energie zu verwandeln in Geld. Das ist der Mechanismus, die Arbeitskraft, die also mehr Wert produzieren kann, als sie kostet, bedeutet. Ja, und jetzt die Produktivkraftentwicklung, die von der Konkurrenz erzwungen ist, führt sozusagen hinter dem Rücken, die Beteiligten machen sich natürlich die Überlegungen nicht. Ne? Also wenn man anfängt theoretisch zu reflektieren, ist man ja kein guter Kapitalist mehr. Ne? Da muss ich also sozusagen ganz immanent, ganz genau an das halten, wie bin ich auf dem Markt erfolgreich und was das Ganze dann ist und wohin das führt, wenn alle das machen, da darf ich mir keinen Gedanken dran verschwenden, sonst werde ich ja paralysiert, sonst werde ich ja womöglich, oh Gott, das ist ja alles verrückt, was wir hier machen, von den Wirkungen her, nicht? Sondern um da drin erfolgreich zu sein, darf ich mir solche Gedanken überhaupt nicht machen. Also, ein Prozess der Produktivkraftentwicklung, der, jetzt kann man es mal sozusagen hochrechnen historisch, seit Installation des Maschinensystems im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert ein ununterbrochen weiterlaufender Prozess. Scheinbar ist der Kapitalismus immer dasselbe. In gewisser Weise ist es auch, nämlich diese abstrakte Logik aus Geld mehr Geld, aus Arbeit immer mehr Arbeit, das ist immer dasselbe. Aber das, was in dem das passiert und in dem das nur geht über die Konkurrenz auf dem Markt, weil man sich da ja den Mehrwert haben sozusagen oder den Stück vom Mehrwertkuchen aneignen muss, vom gesellschaftlichen. Was mit dieser Produktivkraftentwicklung passiert, das ist nicht immer dasselbe, sondern das ist eine aufsteigende Entwicklung, eine Dynamik immer höherer Produktivkraftsteigerung mit immer größeren Aggregaten. Technischen Aggregaten, Infrastrukturen. Nicht? Das ist also sozusagen ein historischer Prozess. Und jetzt kann man sich leicht ausrechnen, wenn die Logik dieser von der Konkurrenz erzwungenen Produktivkraft darin besteht, menschliche Arbeitskraft überflüssig zu machen, dann kann das auf einem oder führt eigentlich zwangsläufig irgendwann auf einen Kulminationspunkt, wo das ganze Ding kollabiert. Weil man kann nicht sozusagen auf der einen Seite das Ganze beruht auf der Verausgabung menschlicher Energie. Und die wird gleichzeitig sozusagen durch denselben Prozess überflüssig gemacht. Man kann dann von der Entwertung des Werts oder von der, wie Marx gesagt hat, abstrakte Arbeit, die Substanz des Kapitals, von der Entsubstantialisierung des Kapitals kommen. So. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, also irgendwie kann man das so ungefähr einsehen, ist logisch irgendwie, wenn auch sehr fremd klingt, ne, bezieht sich auf das, was wir alle miteinander machen. Aber warum ist dann dieser Kulminationspunkt nicht längst eingetreten? Warum ist es immer wieder weitergegangen? Ne? Wir hatten ja schon Krisen im 19. Jahrhundert, die der Marx noch beschrieben hat, dann die große Gründerzeitkrise Ende des 19. Jahrhunderts, dann die berühmte fürchterliche Weltwirtschaftskrise, dann kam aber ja wieder das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. Also geht es doch nicht immer bloß auf und ab und ist das, was du jetzt hier sagst, einfach Quatsch. Ne? Also kann man auf den nächsten Aufschwung doch wieder warten. Irgendwie geht es doch. Ist doch die Erfahrung, ne? Die historische Erfahrung. Nun hat Marx eigentlich auch das in gewisser Weise bis zu einem gewissen Grad schon analysiert, indem er nämlich entdeckt hat, den Zusammenhang, den ich gerade geschildert habe, der enthält zumindest für eine bestimmte historische Zeit sowas wie einen Kompensationsmechanismus. Und zwar kann man das einfach so beschreiben: die Verbilligung der Waren, das ist ja der Grund, warum man das in der Konkurrenz durchsetzen kann. Die Verbilligung der Waren bedeutet Erweiterung der Märkte. Das heißt zum Beispiel, dass frühere Luxuswaren in den Massenkonsum eingehen. Das Paradebeispiel ist das Auto. Vor dem Ersten Weltkrieg war es ein Luxusgegenstand für die Appartenten. Ich sage immer, wie heute ein Privatflugzeug ungefähr. Und dann ist es durch die von der Konkurrenz erzwungene Produktivkraftentwicklung angeheizt, zum Beispiel von den berühmten US-amerikanischen Produzenten Henry Ford, dem Unternehmer. Deswegen hat er das ganze Schoße dann später auch Fordismus genannt. Also, der hat das Fließband angewendet, der hat neue Rationalisierungstechnologien eingeführt und da konnte er in der Konkurrenz seine Autos so verbilligen, und alle anderen mussten dann natürlich allmählich nachziehen, wurden die Autos so verbilligt, dass sie in den Massenkonsum eingehen konnten. Es hat so eine gewisse holprige Inkubationsphase noch gehabt, fing schon vor dem Ersten Weltkrieg an. In den 20er Jahren hat sich gesteigert, dann kam trotzdem die Weltwirtschaftskrise. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam voll das, was man die Automobilmachung der Gesellschaft nennen kann. Ne? Also der wirkliche Massenkonsum. So, und was hat es jetzt für die Verwertung, für diese Grundlogik, was hat es dafür Folgen? Ja, also was bedeutet das für die... Ich würde mir helfen, wenn ich Zeit hätte, wie lange Vorbereitung dauert. Ja, ich will ja noch zur Krise heute hinknutschen. Die hat genau im richtigen Moment gebraucht. Ja. Läuft weiter hier im Traum. Also es ist halt einfach, es ist nicht sozusagen wieder ein paar Worte darstellbar. Es ist ein komplexer Zusammenhang, der aber, denke ich, auch analysierbar und darstellbar ist. Also ich mag es jetzt eh so ziemlich einfach und holzschnittartig, ne? Um also gewissermaßen diese Grundlogik in ihrer Entfaltung so ein bisschen durchsichtig zu machen. Also, was bedeutet nun dieses Eingehen in Massenkonsum, die damit verbundene Erweiterung der Märkte für die Produktion des Mehrwerts? Also, der Wert, der in der Repräsentanzmasse von angewendeter Arbeitskraft besteht, der vermindert sich natürlich pro einzelnen Auto, also pro einzelner Ware, pro einzelnen Auto. Da braucht man jetzt viel weniger menschliche Energie dafür und dadurch wird das Ding billiger. Es wird ja nur wirklich billiger, weil es eben weniger wert ist, wirklich, weil es weniger Arbeitsaufwand ist. Und das ist natürlich gegen die kapitalistische Logik. Aber dadurch, dass dieses Ding jetzt in den Massenkonsum eingeht, dass sich die Märkte dermaßen erweitern, ja, dass man unterm Strich sogar für die vermehrte Produktion dieser Autos wieder insgesamt mehr menschliche Arbeitskraft braucht. Und das war eigentlich der Kompensationsmechanismus, der so ganz parademäßig nach dem Zweiten Weltkrieg so voll eingesetzt hat. Es gab vorher so ein Ansetzen, nicht? Und da voll eingesetzt hat, das war das berühmte Wirtschaftswunder. Und dann hat man gedacht, aha, so ist das also, und das ist ein allgemeines Gesetz, und so wird es immer weitergehen. Produktivkraftentwicklung, ja, Entwertung der einzelnen Ware relativ gesehen, aber insgesamt sogar vermehrte Wert- und Mehrwertproduktion, weil das Ganze ja dann im Massenkonsum eigentlich die Märkte explosionsartig erweitert und dann unterm Strich ja sogar dann mehr Kapital wieder akkumuliert werden kann, mehr Mehrwert produziert werden kann. Nun, bevor ich jetzt zum entscheidenden Punkt komme, nämlich zu der heutigen Krise bzw. deren Vorgeschichte, muss ich einen Punkt nennen, der ist nämlich auch wichtig für das Verständnis, nämlich welche Folge dieser innere Selbstwiderspruch trotz dieses Kompensationsmechanismus schon während des ganzen 20. Jahrhunderts für den Verwertungsprozess, die diese Verwertungsmaschine hatte. Nämlich, zwar wurde auf der einen Seite eben tatsächlich durch die Erweiterung der Märkte wieder mehr Arbeitskraft mobilisiert, Kapital, mehr Kapital akkumuliert, also der Selbstzweck schien weiter zu gewinnen, trotz dieser Entwertung, relativen Entwertung auf der Ebene der einzelnen Waren. Nun hat aber das schon seine berühmte Nebenwirkung gehabt. Und zwar, Marx bezeichnet das mit einem etwas eigenartigen Ausdruck, diese Nebenwirkung bestand in einer Steigerung der sogenannten organischen Zusammensetzung des Kapitals. Was ist damit gemeint? Das Kapital besteht im Grunde aus zwei Bestandteilen, nicht? Aus dem Sachkapital, nicht bloß den Rohstoffen, Fabrikgebäuden, vor allem aus der Maschinerie, nicht? Oder aus den angewendeten Infrastrukturen, Steuerungssystemen, was es da eben gibt. Und auf der anderen Seite der zweite Kapitalbestandteil, das ist die eingekaufte Arbeitskraft. Nun wissen wir aber ja, dass die einzige Quelle des Mehrwerts ist die Arbeitskraft. Nur die kann Mehrwert produzieren, als sie selber die Kosten hat. Steigende organische Zusammensetzung bedeutet aber, dass durch diese Produktivkraftentwicklung, selbst da, wo diese Kompensation gelingt, der Anteil des Sachkapitals relativ immer weiter ansteigt. Ist eigentlich logisch, ne? Also es wird der Anteil von Arbeitskraft, sagen wir pro Geldkapital, das investiert wird, sagen wir pro 1 Million Euro, die jetzt investiert werden in kapitalistische Produktion, von dieser 1 Million Euro steigt der Anteil des Sachkapitals relativ gesehen immer mehr an und der Anteil der Arbeitskraft, der anderen Kapitalbestandteil wird relativ geringer. Nun heißt das aber, dass die toten Vorauskosten pro Geldkapitaleinsatz immer größer werden. Mhm. Also wenn man jetzt zurückgeht, mal einen Sprung macht ins 19. Jahrhundert, ne, da konnte man noch mit 1 Million umgerechnet ins Euro, ne, eine Riesenmasse von Arbeitskraft kaufen, ne, und hat bloß relativ wenig Sachkapital gebraucht. Ne. Selbst noch auf der Basis des Dampfmaschinensystems. Mit fortschreitender Produktivkraftentwicklung steigert sich aber der Kostenanteil, der Vorauskostenanteil des Sachkapitals immer mehr. Das ist aber genau der Teil der Kosten, der Vorauskosten, die vom Standpunkt des Kapitals tote Kosten sind, weil damit ja kein Mehrwert produziert wird. Es ist bloß eine sachliche Notwendigkeit aufgrund der steigenden Produktivkraftentwicklung. Was bedeutet das nun wiederum? Es bedeutet, das kann man nun durchaus auch mit der bürgerlichen, mit der offiziellen Statistik zeigen, die sagt nämlich, die dreht das Ganze rum und sagt, die Kosten eines rentablen Arbeitsplatzes steigen historisch an. Also um auch nur eine einzige Arbeitskraft kapitalproduktiv ins Werk setzen zu können, muss das jeweilige Kapital eine immer größere Vorauskosten investieren in Sachkapital, in Maschinen, Steuerungsaggregaten und so weiter. Das geht vielleicht von wenigen 1.000 Euro umgerechnet im 19. Jahrhundert über 10.000, 20.000, 100.000 bis heute zu 1 Million Euro in den fortgeschrittensten Produktionsbereichen. Da muss investiert werden, bevor man noch eine einzige wirklich mehrwertschöpfende Arbeitskraft ins Werk setzen kann. So. Das hieß aber dann schon im Laufe des 20. Jahrhunderts, diese wachsenden Vorauskosten, die können nicht mehr aus laufender Profitproduktion allein bezahlt werden. Das heißt, das Kapital musste anfangen, gerade das produktive Kapital, nicht die berühmte, das realökonomische Kapital, musste anfangen, immer mehr zuzugreifen auf Kredit, musste sich verschulden, nicht? Um diese Vorauskosten bezahlen zu können. Und das heißt natürlich, dass hier so eine Art historisches Schneeballsystem allmählich in Gang gekommen ist. Denn was ist denn Kredit anderes als Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert? ein, ist ja egal, wer das macht, ob der Staat oder ein Privatmensch oder eben die Unternehmen, die diese Vorauskosten bezahlen müssen, die leihen sich dieses Geld im Bankensystem. Im Bankensystem wird das momentan brachliegende Geld, die Spargelder, brachliegendes Geldkapital und so weiter, wird da konzentriert. Die leihen sich das, müssen dann aber natürlich diese Kredite bedienen, wie es so schön heißt. Und bedienen heißt, sie müssen verzinst werden, das sind die Kosten für diesen Kredit, und sie müssen irgendwann getilgt werden. Das heißt, dieser Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert, der muss immer wieder eingelöst werden. Und wenn natürlich jetzt mit immer weiter wachsenden Vorauskosten aufgrund der Produktivkraftentwicklung dieser Kredit einen immer größeren Umfang einnimmt, um überhaupt noch real rentabel produzieren zu können, dann heißt es, dass dieser Vorgriff auf die Zukunft immer weiter hinausgeschoben wird. Das heißt, die Kreditketten werden auch sozusagen historisch immer dünner, brüchiger. Nicht? Weil je mehr ich Vorgriff auf die Zukunft mache, desto wackeliger und reißbarer ist natürlich der Zusammenhang. Nicht? Ja, und jetzt können wir den entscheidenden Schritt machen. Der historische Kulminationspunkt, von dem ich gesprochen habe vorhin am Anfang, der ist gewissermaßen, also aus der Sicht meiner theoretischen Analyse hier, erreicht worden mit der dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik. Und das ist keineswegs bloß irgendeine technische Angelegenheit. Ne? Irgendwas Technisches, das hat ja früher schon technische Entwicklung gegeben, ist halt jetzt wieder eine, sondern das hat zum völlig neuen Verwertungsbedingungen geführt, die eigentlich das ganze System aus meiner Sicht an die Wand fahren lassen. Weil jetzt nämlich dieser innere Selbstwiderspruch, der bisher immer sozusagen relativ kompensiert werden konnte und dann mit den Kreditketten noch in die Zukunft verlängert werden konnte, weil das jetzt, dieser innere Selbstwiderspruch reif geworden ist. Und zwar wodurch? Es sind zwei Momente, die miteinander zusammenhängen. Zum einen, auf der Basisebene der abstrakten Arbeit, kann man sagen, erstmals läuft die Wegrationalisierung, das Überflüssigmachen von menschlicher Arbeitskraft, eigentliche Basis des Systems, wie wir wissen, läuft schneller als die Erweiterung der Märkte. Das heißt, es hat sich was umgekehrt, wo es nicht mehr läuft wie beim Auto, das Beispiel, was ich vorhin gebraucht habe. Einerseits ist es wieder dasselbe, Beispiel Personalcomputer und Informationstechnologie im weitesten Sinne. Auch da, noch in 70er Jahren, schweineteueres Zeug, hat hohen Arbeitsaufwand erfordert, nicht? War ein, so ein Rechneraggregat, hat ein halbes Zimmer eingenommen und hat die Kapitalkraft eines mittleren Unternehmens erfordert. Nicht? Heute, mein Beispiel, das ich dann immer bringe, kriegen das die Kinder zu Weihnachten. Nicht? Das ist eine Produktivkraftentwicklung, die mit Miniaturisierung verbunden war, die also jetzt das, was so vorher so viel Arbeitsaufwand erfordert hat, was deswegen sehr teuer war, sehr große Wertmasse sozusagen auf sich ziehen musste, das ist jetzt extrem verbilligt. Folge, wie gehabt, wie beim Auto, geht in Massenkonsum ein. Nicht? Kann sich jetzt jeder leisten, jeder Kind, jedes Kind, jeder Knecht hat sein Ding da. Und die Märkte erweitern sich entsprechend. Ne? Nur die Folge wie beim Auto, die kommt nicht mehr. Weil jetzt eben die Rationalisierung, das Überflüssigmachen von Arbeitskraft schneller gelaufen ist als diese Erweiterung der Märkte, treten alle diese neuen zusätzlichen Massenproduktion, zum Beispiel von Personalcomputern, schon extrem arbeitsarm ins Leben. Die holen jetzt nicht mehr Millionen von zusätzlichen Arbeitskräften, wie noch bei den Autos nach dem Zweiten Weltkrieg, die man braucht, um das, die erweiterte Masse dieser PCs zu produzieren. Sondern die kann man, es geht immer schneller, mit immer weniger, relativ immer weniger Arbeitsaufwand produzieren. Und das war dann flächendeckend für das ganze System, weil ja die Mikroelektronik universell anwendbar ist, sehr schnell so, dass sich dann eben diese Verminderung von Arbeitskraft, diese Selbstzweckmaschine aus Arbeit mehr macht, Arbeit machen, das beschließen wir hier. Der zweite Punkt war natürlich, um dieses ganze Zeug produzieren zu können, um also das entsprechende Sachkapital dafür finanzieren zu können, musste man jetzt den Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert noch weiter in die Zukunft verschieben. Also eine Verschuldungsökonomie hat ihren Lauf genommen, die jetzt aber verbunden mit dieser Verminderung der Arbeitssubstanz, erstmals historisch, eigentlich auf den Crash zulaufen musste. Ne? Also, weil ja, wenn hier der reale Mehrwert, der jetzt noch produziert wird, nicht mehr ausreicht, ja, um wirklich weiter das ganze System am Laufen zu halten und noch nicht mal mehr ausreicht, um diesen Vorgriff durch Kredite auf die Zukunft überhaupt noch bedienen zu können, ne, dann müssen irgendwann auch diese Kreditketten reißen. Ne? Und jetzt begann nun eine Entwicklung, das hat in den 80er Jahren ungefähr eingesetzt, ne, wo sozusagen die Repräsentanzen des Systems versucht haben, irgendwie das weiter am Laufen zu halten. Und was hat man gemacht? Zunächst mal an die Stelle der realen Mehrwertproduktion, die nicht mehr genügend ausreichend da war, ist der Staatskredit getreten. Was vorher nur in den Kriegswirtschaften der Weltkriege der Fall war, ne? Der Staat ist jetzt eingesprungen, hat also sein Kredit expandiert, hat Infrastrukturen, die auch sachlich notwendig waren, für diese neue mikroelektronische Produktivkraftentwicklung, Infrastrukturen, aber auch Bildungswesen, Medizinwesen und so weiter, Gesundheitswesen, all das da reingepulvert, um sozusagen die wegbrechende reale Mehrwertbasis zu kompensieren. Logische Folge, weil das ja nicht aus wirklicher, substanzieller, realer Mehrwertproduktion kam, der Staat also das nicht sozusagen finanzieren konnte, genau wie die Unternehmen, ne, das ist ja ein Problem gehabt, aus der Abschöpfung über Steuern von wirklicher, realer Mehrwertproduktion war die logische Folge die Inflation. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hatten wir im Westen, zum Teil in den USA etwa, bis zu zweistellige Inflationsraten, also rapide Geldentwertung. Und in der Peripherie des Weltmarkts, in der Dritten Welt, in Lateinamerika und anderswo, schon Hyperinflation, obwohl es gar keinen Krieg gegeben hat, gar keine Kriegswirtschaft, nicht? Hyperinflation, also tausende Prozent von Geldentwertung, diese früher nur bei, nach großen Kriegen eben stattgefunden haben. Und jetzt kam, jetzt bin ich schon bei der Geschichte, die zu dem geführt hat, was wir heute haben, jetzt kam die berühmte neoliberale Revolution. Nicht? Man hat nämlich gesagt, um Gottes Willen, man hat nicht realisiert, geht ja auch ohne kritisches Instrumentarium gar nicht, nicht realisiert, dass das Grundproblem eigentlich die mangelnde reale Mehrwertproduktion aufgrund der fortgeschrittenen Stufe der Produktivkraftentwicklung in der dritten industriellen Revolution war. Nein, man hat nur den unmittelbaren kausalen Zusammenhang gesehen und hat gesagt, der Staatskredit ist schuld und überhaupt zu viel Staatsintervention. Und passenderweise ist ja auch gerade der Realsozialismus zusammengebrochen, ne? Der war ja staatskapitalistisch. Also Staat ist von Übel, wir müssen jetzt Märkte entfesseln, die Selbstheilungskräfte des Marktes. Ne? Abgesehen von all den sozialen Verwerfungen, die das mit sich gebracht hat, von all den Verarmungspotenzialen, von all dem zusätzlichen Abbau von Sozialstaat und so weiter, hat im Grunde genommen, weil man eben nicht wirklich gewusst hat, was da passiert ist, hat man eigentlich das Problem nur verlagert. Nämlich vom Staatskredit auf die Finanzmärkte. Entfesselung der Märkte hieß nämlich erstmal vor allem Deregulierung und Privatisierung. Deregulierung der Finanzmärkte, Ausbau der Sicherungen. Man hat also dann diese berühmte Finanzblasenökonomie auf den Weg gebracht. Das war also sozusagen das Resultat. Nicht etwa, dass die Selbstheilungskräfte des Marktes gegriffen hätten, sondern dass das Problem der mangelnden Mehrwertproduktion, das jetzt erstmal durch den Staatskredit simuliert worden ist, sich verlagert hat auf die Simulation durch die Finanzmärkte. Die berühmten Aktien- und Immobilienblasen, das also einfach durch die Zirkulation von Finanztiteln, also Scheinmehrwert geschaffen worden ist. Nicht den Durchgang durch reale Warenproduktion und deren Verkauf, wo dann sozusagen die Repräsentanz wirklicher verausgabter menschlicher Energie da wäre, sondern einfach direkt aus der Steigerung bloß der Preise für die Eigentumstitel von Aktien und Immobilien eine scheinbare Verwertung. Und weil eben kein wirklich neuer Spielraum für reale Verwertung mehr gekommen ist, hat sich diese Finanzblasenökonomie, die es früher immer nur kurzzeitig gab, da ist es schnell, sind die Blasen geplatzt, hat sich rausgestellt, ist ja heiße Luft. Und dann kam ein neuer Schub, erweiterter Anwendung von menschlicher Arbeitskraft. Jetzt aber eben nicht mehr. Und deswegen hat sich zunächst mal diese Finanzblasenökonomie immer weiter aufgebaut, über 20 Jahre hinweg. Und die Politik und die Wirtschaftswissenschaft haben auch ihr Übriges dazu getan, indem sie nämlich gesagt haben, das ist genau richtig und jetzt gibt es eben ein finanzgetriebenes Wachstum das geht alles gut und es geht ja auch weiter gut, wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen. Also hat man immer gigantischere Kredit- und Finanzblasen aufgebläht. So. Und jetzt kam sogar noch ein Schritt weiter, weil es so lange gegangen ist, wurde sogar diese mangelnde reale Mehrwertproduktion kompensiert dadurch, dass in die sogenannte Realökonomie Geld aus diesen Finanzblasen zunehmend eingespeist oder recycelt worden ist. Das heißt, es hat nicht nur einfach eine Aufblähung von Geldkapital im Finanzhimmel stattgefunden, sondern es wurde auch aus diesem substanzlosen Geld immer mehr verwendet, um sozusagen künstliche Kaufkraft für Konsum und Investitionen zu schaffen. Das hat dann den Anschein erzeugt, etwa in dem pazifischen Defizitkreislauf zwischen Asien, China und den USA, da wird doch jede Menge abstrakte Arbeit angewendet, haben ja auch immer viele Marxisten gesagt. Da siehst du doch, Fabriken werden hochgezogen, Loch und Löcher. Zumindest nur die Ausgangsbasis war ja irreal. Also es hätte eigentlich sozusagen aus realer Mehrwertproduktion kommende Einkommen, Kapital, Geld und Profit und Lohneinkommen, hätten dann in Konsum und Investitionen sich umsetzen müssen. Nur diese Ausgangsbasis war ja nicht real. Also man könnte es vergleichen etwa mit, dass man Hausbau nicht mit dem Fundament und anfängt, sondern mit dem zweiten Stock. Beim Hausbau geht es natürlich nicht. Zieht man sofort ein. Aber in der Finanzarchitektur geht das schon. Eine Zeit lang. Und hat also dann auch genau auf diesem Weg diese Defizitkonjunktur in Gang gebracht, das immer mehr angeheizt und ja, 2008, Frühjahr, war der Höhepunkt erreicht. Da kam dann das, was ich vorhin gesagt habe, man hat das hochgerechnet schon, man hat es wirklich alles für real gehalten. War ja verwiesen darauf, man sehe das doch, überall Arbeit und überall Geldeinkommen. Und es hat ja aber keine reale Grundlage mehr. Und jetzt ist die Soße geplatzt. Also seit Herbst 2008. Diese ganze Herrlichkeit löst sich in Rauch auf. Und jetzt ist aber fast niemand bereit zu realisieren, was jetzt wirklich abgelaufen ist. Nämlich das, was ich jetzt versucht habe, sehr grob zugegeben darzustellen. Sondern man dreht das Ganze jetzt rum und sagt, ja, das waren ja bloß Exzesse im Finanzüberbau. Das war die Gier der bösen Spekulanten. Man stellt Ursache und Wirkung auf den Kopf. Man tut so, als wäre diese Realökonomie eigentlich immer gesund gewesen. Dabei ist sie eigentlich ein lebender Leichnam. Die ganze Zeit über gewesen, sie ist ja nur künstlich ernährt worden aus diesen Finanzblasen, die man jetzt fürs Übel hält. Das heißt, diese Finanzblasenökonomie auch die entsprechende Geldpolitik der Notenbank, die Dollarschwelle etwa des damaligen US-Notenbankgouverneurs Alan Greenspan, die hat ja den ganzen Kriseneinbruch, mit dem wir es jetzt zu tun haben, die hat ihn ja verzögert. Ne? Und wenn man jetzt sagt, die bösen Amerikaner, ja, man müsste ja den US-Konsumenten direkt dankbar sein, dass sie die Warenüberschüsse der Welt heroisch verknuspert haben. Ne? Und zwar mit Geld, das sie nicht hatten. Ne? Indem nämlich die Realeinkommen genau wie bei uns in den USA dauernd gesunken sind, schon seit den 70er Jahren, aber aus Aktien und Hypotheken von Immobilien, das da sehr breit gestreut ist, ne, der Besitz, hat sich ein Großteil der, muss man eher sagen, der Mittelschichten, nämlich alle, keineswegs, das Armutsgefälle ist ja auch noch größer als in Europa, aber ein großer Teil der Mittelschicht hat dieses Konsumwunder generieren können. Ne, und als wir schon Anfang der 2001 zu Brooklyn begann, da hat der Greenspan endlich nochmal kräftig befeuert mit Geldschöpfung der Notenbank. Ne? Und jetzt sagt man, der ist schuld und das war alles ein Fehler. Es war genauso wenig ein Fehler, wie es der Realsozialismus war. Es ist halt sozusagen eine historische Entwicklung zu Ende gegangen. Ne? Und das Verhältnis ist genau andersrum, wie man es sich jetzt ausmalt. Und deswegen wird es auch, denke ich jetzt, aus meiner Analyse heraus, nicht so schnell oder überhaupt nicht mehr eigentlich eine Rückkehr zu realem Wachstum geben, worauf aber Kapitalismus beruht. Ne? Also dieses Warten auf Godot oder dieses Warten wie auf die Wiederkunft von Jesus, ne? Dass jetzt das zurückkehren soll, das Wachstum, ja, wo soll denn die Potenziale der zusätzlichen neuen Anwendung von Arbeitskraft weltweit herkommen? Doch, Krieg. Auf den neuen Produktivkraft. Schönen Krieg. War das Ganze künstlich verlängert durch diese Finanzkrise? Dann gibt es nochmal. Und was macht er jetzt? Sozusagen der letzte Akt des Dramas. Schöner Krieg. Man geht wieder zurück zum Staatskredit. Also ist ja nochmal eine Verrücktheit. Der Neoliberalismus ist scheinbar über Nacht Makulatur. Und alle tun so, als könnten wir jetzt genau das machen, was ja damals gescheitert ist, deswegen ist der Neoliberalismus ja überhaupt hochgekommen. Das ist das Wesen der Narkose, das macht man falsch. Jetzt geht man genau dahin zurück, nur eben nicht mehr in den relativ gemütlichen Verhältnissen noch Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, sondern auf einem viel höheren Widerspruchsniveau. Und der Staat, der muss ja jetzt nicht nur Mangel der realen Mehrwertproduktion kompensieren, auf einem viel höheren Niveau, sondern er muss ja erstmal die ganzen Bilanzen sanieren. Ne? Und das Geld hat er genauso wenig, wie es jetzt die Banken haben, ne? Oder die Privatleute haben, oder die Unternehmen haben. Ne? Das heißt, er wird eigentlich letztendlich dazu gezwungen sein, direkt die Notenpresse anzuwerfen. Das, was wir schon erlebt haben in den 70er, 80er Jahren, vor allem in der kapitalistischen Peripherie, denen ging schon damals nichts anderes übrig. Und die haben eben ihre Hyperinflation und dauernden Währungsschnitte bekommen. Ne? Ja, und das wird jetzt halt sozusagen zukommen auf die Zentren des Weltkapitals selber. Und damit natürlich eine Inflationskonjunktur kann man nicht lang durchhalten. Ne? Wenn die Geldentwertung immer weiter fortschreitet, dann ist das erst recht sozusagen der Stoß ins Herz dieses Systems. Das lässt sich dann nur noch kurzzeitig aufrechterhalten, eine Inflationskonjunktur. Und was wird das Ende vom Lied sein? Es wird eigentlich sein, dass, weil der zugrunde liegende abstrakte Selbstzweck aus einem Euro zwei Mark, ne, sich endgültig ad absurdum geführt hat, nicht mehr gelingt, von seiner Substanz her, der Anwendung von menschlicher Energie und Arbeitskraft, wird dann sukzessive, und das hat er längst angefangen, alles stillgelegt. Ne? Angefangen hat es mit der öffentlichen Daseinsvorsorge, nicht? Eine Ausdünnung der Infrastruktur, Ausdünnung der medizinischen Versorgung. Und es geht ja jetzt weiter auf die Industrie selber, auf die Unternehmen. Opel Arcando ist ja erst der Anfang, oder GM. In den USA. Nicht? Das wird alle sukzessive nach und nach, wie so Dominosteine, die gesamte Reproduktion erfassen. Und immer was heißen, Stilllegung, weil wir nicht mehr aus einem Euro zwei machen können. Das erfasst dann auch die globale Agroproduktion von Lebensmitteln, die kontinentalen und transkontinentalen Distributionsketten von Nahrungsmitteln und Gebrauchsgütern aller Art. Und es wird am Schluss an den Punkt kommen, dass eben die Gesellschaft eigentlich sich ja, sozusagen selber stillstellt. Und dann wird natürlich die Verrücktheit dieser Logik, dass man sagt, eigentlich ist alles da. Ja? Die technischen Mittel sind da, die menschlichen Fähigkeiten sind da, aber wir schicken die Ärzte nach Hause, obwohl Kranke sie benötigen. Wir schicken die Pfleger nach Hause, wir schließen die Krankenhäuser, obwohl alles da ist. Wir machen die auch noch arbeitslos, weil es nicht mehr finanzierbar ist. Und dieses Finanzierbarkeitskriterium enthüllt sich als komplette Verrücktheit. Weil ja menschlich, stofflich, technisch alles da ist. Es muss brach liegen, weil es diesen verrückten Selbstzweck nicht mehr erfüllen kann. Ja, und da bin ich jetzt am Ende und kann eigentlich nur sagen, das Problem wäre, mit dieser Produktions- und Lebensweise Schluss zu machen. Aber ich habe ja schon gesagt, es ist verinnerlicht. Die allermeisten Menschen wollen nichts anderes. Die Opelaner wollen nichts weiter, wollen nicht ins Unbekannte, ne, in eine andere Gesellschaft. Die wollen einfach weiter Opelaner sein und Opel-Autos produzieren und davon leben. Ne? Und das geht aber nicht mehr. Bei Arcandor geht es auch nicht mehr. Und bei allen anderen wird es auch nicht mehr gehen. Und ja, das sind wir dann an dem Punkt jetzt. Also die Menschheit hat sozusagen die Wahl, entweder mit dem Kapitalismus Schluss zu machen oder ja, mit sich selber Schluss zu machen. Und er sagt, ja, wir könnten da kapitalistisch leben, also kriegen wir uns die Kugel. Das wäre die letzte Konsequenz. Und ich denke, das wäre etwas seltsam. Ja.